Erster Jahwe sprach zu Mose. Zweiter Jahwe sagte, nimm Rache an den Midianitern für Israel. Danach wirst du sterben. Dritter Mose sprach zum Volk, wählt Männer für den Krieg aus. Sie sollen gegen die Midianiter kämpfen. Sie sollen Jahwes Rache ausführen. Vierter jeder Stamm Israels soll 1000 Männer schicken. Fünfter jeder Stamm gab 1000 Männer. So waren es 12.000 Männer für den Krieg. Sechster Mose schickte die Männer in den Krieg. Pinehas, der Sohn des Priesters Eliasar, ging mit. Er hatte heilige Dinge und Trompeten dabei. Siebter, sie kämpften gegen die Midianiter. Jahwe hatte es Mose befohlen. Sie töteten alle Männer. Achter, sie töteten auch die 5 Könige der Midianiter. Ihre Namen waren Ephi, Rekem, Zur, Hur, Reba. Sie töteten auch Bileam mit dem Schwert. Neunter, die Israeliten nahmen Frauen und Kinder gefangen. Sie nahmen auch Tiere und alle Güter als Beute mit. Zehnter, sie verbrannten alle Städte und Lager der Midianiter. Elfter, sie nahmen alle Menschen und Tiere als Beute mit. Zwölfter, sie brachten die Gefangenen und die Beute zu Mose. Sie brachten sie auch zu Eliasar, dem Priester. Sie kamen ins Lager der Israeliten in Mob. 13. Mose, Eliasar und die Anführer gingen ihnen entgegen. Sie gingen vor das Lager. 14. Mose war sehr wütend auf die Heerführer. Er war wütend auf die Hauptleute, die vom Krieg kamen. 15. Mose fragte sie, warum habt ihr die Frauen leben lassen? 16. Diese Frauen haben Israel dazu gebracht, Jahwe untreu zu sein. Das geschah wegen Bilims Rat. Darum kam eine Krankheit über das Volk Jahwes. 17. Tötet alle männlichen Kinder. Tötet auch alle Frauen, die schon einen Mann hatten. 18. Aber lasst alle Mädchen leben, die noch keinen Mann hatten. 19. Ihr müsst 7 Tage außerhalb des Lagers bleiben. Wer getötet oder Tote berührt hat, muss sich reinigen. Das gilt auch für eure Gefangenen. 20. Ihr müsst auch Kleider, Leder und Holz reinigen. 21. Eliasar, der Priester, sprach zu den Soldaten, das ist Jahwes Gesetz. Jahwe hat es Mose befohlen. 22. Ihr müsst Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Zinn und Blei reinigen. 23. Was Feuer aushält, muss durch Feuer gehen. Dann ist es rein. Was kein Feuer aushält, muss durch Wasser gehen. 24. Wascht eure Kleider am 7. Tag. Dann seid ihr rein. Danach dürft ihr ins Lager kommen. 25. Jahwe sprach zu Mose, 26. Zähle alle Menschen und Tiere, die ihr als Beute habt. Du, Eliasar und die Anführer sollen zählen. 27. Die Hälfte der Beute ist für die Soldaten. Die andere Hälfte ist für das ganze Volk. 28. Von den Soldaten nimm eine Abgabe für Jahwe. Nimm einen von 500 Menschen, Rindern, Eseln und Schafen. 29. Nehmt diese Abgabe von ihrer Hälfte. Gebt sie Eliasar, dem Priester, für Jahwe. 30. Von der Hälfte des Volkes nimm einen von 50. Das gilt für Menschen, Rinder, Esel und Schafe. Gib sie den Leviten. Sie dienen in Jahwes Zelt. 31. Mose und Eliasar taten, was Jahwe befohlen hatte. 32. Die Soldaten hatten viel Beute gemacht. Es waren 675.000 Schafe. 337.200 Rinder. 346.100 Esel. 35. Es gab 32.000 Mädchen. Sie hatten noch keinen Mann gehabt. 36. Die Hälfte für die Soldaten war 337.500 Schafe. 37. Die Abgabe für Jahwe von den Schafen war 675.386.000 Rinder. Die Abgabe für Jahwe war 72 Rinder. 393.500 Esel. Die Abgabe für Jahwe war 61 Esel. 416.000 Menschen. Die Abgabe für Jahwe war 32 Menschen. 41. Mose gab Eliasar die Abgabe für Jahwe. Er tat, was Jahwe befohlen hatte. 42. Mose hatte die andere Hälfte für das Volk getrennt. 43. Die Hälfte für das Volk war 337.500 Schafe. 4.4.36.000 Rinder. 4.5.30.500 Esel. 4.6.16.000 Menschen. 47. Von dieser Hälfte nahm Mose einen von 50. Das galt für Menschen und Tiere. Er gab sie den Leviten. Sie dienten in Jahwes Zelt. 48. Die Heerführer kamen zu Mose. Das waren die Hauptleute über 1.100. 49. Sie sagten zu Mose, wir haben alle Soldaten gezählt. Kein Mann fehlt. 50. Darum bringen wir Jahwe eine Gabe. Jeder gibt Gold, Schmuck und Ringe. Das ist für unser Leben vor Jahwe. 51. Mose und Eliasar nahmen das Gold an. Es waren viele schöne Goldstücke. 52. Die Hauptleute gaben Jahweh Gold. Es waren 16.750 Schekel Gold. 53. Die einfachen Soldaten hatten auch Beute gemacht. 54. Mose und Eliasar nahmen das Gold. Sie brachten es ins Zelt Jahwes. So dachte Jahwe gut an Israel.